Vielleicht sagst du auch, die wievielte Aufnahme es ist. Wach, das interessiert doch eh niemanden. Ja, aber das ist immer, wenn man immer. Es wäre aber schön, wenn man immer so eine gleiche Eröffnung hat. Ach Quatsch. Herzlich willkommen zur neuen Folge von der Chaosbude. Ich hab die Fresse voll und bin heute auch wieder nicht allein. Denn der Philipp ist auch dabei. Servus! Nee, wir haben ja schon lange nicht mehr aufgenommen, deswegen dachte ich. Na, was heißt, dachte ich. Ich habe den Philipp schon öfter gequält und gesagt, komm, lass mal wieder das aufnehmen, lass mal das aufnehmen. Naja, wie dem auch sei. Ich spreche schon wieder scheiße. Habe ich ihn heute endlich dazu gekriegt und habe gesagt, komm, wir reden heute über das Humble Bundle. Weil? Über das neue Humble Bundle. Origin Bundle. Origin Bundle. Ja. Das ist vor 2 Tagen rausgekommen. Ja, was ist das Besondere am neuen Bundle, Mikey? Was könnte das für neu an dem Humble-Bundle sein? Es ist so unglaublich großartig. Wir sind völlig begeistert. Normalerweise, wer jetzt Ahnung vom Humble-Bundle hat oder wenigstens so mal ein bisschen verfolgt. Achso, ich soll erklären, was ja das Humble-Bundle ursprünglich, ist. Ja, ursprünglich war es ja, wie soll ich sagen, der Humble-Bundle war ja dazu da, irgendwie kleineren Entwicklerschmieden die Möglichkeiten zu bieten oder Möglichkeit zu bieten, auch ihre Spiele irgendwie anzubringen und man konnte die eben gegen einen geringen Bezahlpreis dann eben erwerben und somit auch für die Entwickler auch fördern. Was Quatsch. Ja, Quatsch. Das Humble Bundle wurde als Indie Bundle, also das erste Humble Bundle war alles nur Indie Spiele, wo halt man für einen guten Zweck die Spiele kaufen konnte. Also man konnte bezahlen, was man will. Also das Motto ist Pay what you want. Ja, aber es ist doch im Endeffekt so, dass wir sind schon in der Diskussion, dass im Endeffekt die kleinen Entwickler gefördert werden dadurch. Na, und auch eine gute Tat vollbracht wird. Naja, Indies halt, ne? Also kein Activision oder so war eigentlich so angedacht, dachten wir. Jedenfalls gab es ja inzwischen auch schon mehrere Nicht-Indie-Bundles. Und diesmal ist es ein EA-Bundle geworden. Und darüber wollten wir jetzt eigentlich quatschen. Also, pay what you want, bezahl was du willst, mindestens $1, dann kriegst du als die ganzen Keys. Ja, aber sonst war es Indie. Und jetzt ist es eben nicht mehr Indie. Jetzt haben sich nämlich die großen Schmieden gedacht, Mensch, wir verscherbeln mal unsere Spiele, um auch noch ein bisschen Geld rauszukriegen. Aber es gab doch nicht bis jetzt auch schon mehrere Bundles, die nicht Indie waren. Ja, aber das Besondere an dem jetzigen Bundle ist ja wirklich, das sind wirklich ein paar Kracher, die dabei sind, oder? So an Spielen. Ich meine, für das wenige Geld, was man bezahlen kann, möchte. Auf jeden Fall. Darum geht's ja, deswegen wollte jetzt bin ich verwirrt, du hast mich aus dem Konzept gebracht. Wie immer, wir haben gar kein Konzept. Erzähl den Leuten hier nichts vom Konzept. Naja, also, erstmal klären, welche Spiele gibt's im Humble Bundle heute. Diesmal, im Origin Bundle. Mit Vollmond redet man nicht. Dann deswegen sage ich mal, zum einen gibt es das Spiel, wer kennt es nicht, Dead Space. Stell den Scheiß mal weg hier. Das ist zum Zeit anderen nur. Gibt es dann noch Dead Space 3. Warum Dead Space 2 nicht dabei ist, ich habe keine Ahnung. Vielleicht haben sie auch einfach mit dem dritten Teil weitergemacht, was natürlich nicht stimmt. Was gibt es noch, Mikey? Also, Burnout Paradise, ein Arcade-Rennspiel. Crisis 2 Maximum Edition. Mirror's Edge, Medal of Honor. Wenn du aber mehr bezahlst, also mehr als 1 Euro, 1 Dollar, wenn du quasi mehr als $4,81 momentan bezahlst, bekommst du noch Battlefield 3 und die Sims 3. Das Starterpaket. Ja. Wir können ja anfangen, einfach über die Spiele zu reden, was da so für Spiele dabei sind. Ja, ich meine, jeder anständige Gamer wird diese Spiele, die wir jetzt gerade genannt haben, kennen. Nee. Es ist auf jeden Fall mal krass für den Preis, dass da halt wirklich hochkarätige Spiele dabei sind, die teilweise letztes Jahr erst rausgekommen sind. Ja, und eigentlich unter normalen Umständen wesentlich teurer sind. Und das ist eben dieses Interessante an so einem, Humble Bundle, dass man da wirklich auch immer mal so die Augen offen halten muss und die Ohren, dass man auch wirklich rechtzeitig zuschlägt. Weil, wenn man so auf die Webseite mal ist und man beobachtet das alles, dann sieht man auch einfach, wie die Verkaufszahlen steigen. Also es verkauft sich einfach rasant und gut und es ist ja auch wirklich lohnenswert, ne? Na, ist ja, über 1,2 Millionen Mal bis jetzt verkauft. Ja, richtig. Welches Spiel spricht dir denn am meisten zu? Mir spricht am meisten zu die Sims. Die Sims? Nein, Quatsch. Ja, irgendwie finde ich die alle interessant. Also Medal of Honor habe ich ja bis jetzt noch nicht gespielt zum Beispiel. Auch wenn ich bis jetzt nur schlechte Kritiken gehört habe. Dachte ich, das wäre zum Beispiel ein cooles Spiel. Crysis natürlich immer ein Spiel, was man spielen kann. Die Sache ist ja aber, ich hatte zum Beispiel Dead Space hatte ich ja bereits und Battlefield 3 hatte ich ja bereits. Mhm. Also Dead Space 3 hatte ich. Dead Space 3 gab es nämlich zum Beispiel auch schon kostenlos für das Debakel mit SimCity. Wo die Server am Anfang nicht liefen. Da hat man Dead Space kostenlos dazu bekommen. Da konnte man sich aussuchen zwischen Dead Space, Battlefield 3 und da waren noch irgendwelche Spiele. Und ich hatte mir damals Dead Space 3 ausgesucht, weil ich Battlefield 3 ja schon besaß. Mhm. So, ich also, versuche krampfhaft nochmal mein Produkt-Cui einzulösen von Sims 3. Wenn es funktioniert. Ja, ja. Wenn man, wie gesagt, sich das Bundle gekauft hat, kommt man auf eine Seite, wo man dann die ganzen Keys kriegt. Diesmal bekommt man sogar jeden Key einzeln für Origin und Steam. Wenn man nämlich auf die Seite kommt, wo kriegt man als erstes nur die Origin Keys angezeigt und oben ist ein kleiner Reiter, wo man draufdrücken kann, dass man auch die Steam Keys angezeigt bekommt. Kann man dann jeweils aktivieren. Man kann natürlich auch einfach die Keys, die man schon hat oder die Spiele, die man schon hat, einfach mal weiter verschenken an irgendwelche Leute. Freuen sich dann bestimmt. Das ich jedes Mal mache bei jedem Bundle. Ja, fangen wir an. Also Dead Space 1. Dead Space 1 ist auf jeden Fall ein cooles Spiel, weil das erste Spiel war, was so mit innovativen HUD geglänzt hat. Also es hatte überhaupt kein HUD, sondern alles, Munition, Lebensanzeige und so weiter, wurde direkt in der Spielwelt angezeigt. Mhm. Also das war das erste Mal so, dass man halt nicht unten in der Ecke gesehen hat, wie viel Leben habe ich noch oder wie viel Munition. Selbst die ganzen Menüs wurden ja im Spiel angezeigt. Ja, was mich ein bisschen an Dead Space geärgert hat, das ist ja eigentlich ein Konsolenspiel. Und es wurde natürlich auf den PC so konvertiert oder na jedenfalls übertragen sozusagen. Und mir hat nicht so ganz gut gefallen die Steuerung. Ich fand, die ist so ein bisschen abgehackt gewesen, ließ sich auch wirklich schlecht mit Maus und Tastatur steuern und ich bin ja eher so ein Fan von der Maus und der Tastatur. Ja, kann ich nicht beurteilen, weil wo ich es angespielt, also ich habe es nicht durchgespielt, ich habe keins der Spiele durchgespielt, wie immer. Typisch ich. Habe ich es natürlich mit dem Xbox-Pad gespielt und da lässt sich das eigentlich wunderbar spielen. Ja, Dead Space 3 ist wahrscheinlich genau das gleiche. Ich habe es überhaupt noch gar nicht gespielt. Ich hatte es zwar schon länger, aber habe ich überhaupt noch nicht gespielt. Halt auch so ein Grusel-Shooter, wo man halt auch die komplette Anzeige im Spiel hat, halt Fortführung, der dritte Teil. Wie war der zweite? Hast du den überhaupt schon mal gespielt? Nö, den zweiten habe ich auch nie gespielt. Ich habe nur den ersten mal angetestet. Den ersten habe ich nur eine Weile lang gespielt gehabt. Den zweiten habe ich nicht gehabt. Den habe ich ja nur, wenn überhaupt, auf der Xbox gehabt. Ja. Aus Berlin. So. Dann machen wir weiter. Burnout Paradise. Die Burnout-Serie glänzte ja bis jetzt, also vor Burnout Paradise, immer mit unglaublich vielen Unfällen. Also man musste Unfälle machen, um dort Punkte zu bekommen, um dort... Oder verwechsel ich das jetzt? Ich weiß es nicht, ich habe die Burnout-Reihe selbst noch gar nicht gespielt. Ja, das ist ja auch eine Konsolenreihe eigentlich gewesen. Und daher ist es wahrscheinlich wieder an mir vorbeigegangen. Googeln wir doch gleich mal Burnout. Googeln? Wie wäre es einfach, wir schauen doch mal nach. Wir lesen das Internet vor. Lady liest das Internet vor. Irgendwas hat sich gerade abgemeldet. Hast du gerade ins Mikrofon gepfiffen? Nee, es ist ein trauriges Smartphone. Man ist ja auch ohne Smartphone nichts mehr wert. Naja, ich finde das jetzt auf die Stelle nicht. Jedenfalls ist das ein Arcade-Rennspiel, was eigentlich auf Multiplayer ausgelegt ist, in einer frei befahrenen Welt. Das Problem ist leider nur, dass es spielt kaum noch jemand. Man fährt quasi alleine durch die Gegend. Was aber gar nicht so schlimm ist. Also die Rennen sind an sich ganz cool, weil man nicht eine festgelegte Strecke hat, sondern man fährt einfach direkt durch die Stadt und muss sozusagen Checkpoints abfahren. Aber man kann zwischen den Checkpoints halt sich die Strecke aussuchen, wo man lang fahren will. Was an sich eine coole Idee ist. Und die Rennen finden irgendwo, manchmal steht man auch irgendwo an der Ampel und wird dann herausgefordert, glaube ich zumindest, dass das so war. Ist schon etwas länger her, dass ich das letzte Mal das gespielt habe. Ja, wenn man so Arcade Racer mag, eine große frei befahrbare Welt, dann ist das bestimmt was. Aber für mich war das irgendwie gar nichts. Mich hat es nicht gefesselt. Ja, ich habe es, wie gesagt, nie gespielt, muss ich ganz ehrlich zugeben. Was habe ich überhaupt von diesen Spielen gespielt? Ich habe gespielt Mirror's Edge, ich habe gespielt Battlefield 3, Sims 3. Nein, erzähl doch was zu Mirror's Edge, ja, was soll ich sagen? Das Spiel habe ich irgendwie auch nicht durchgespielt. Damals hat es irgendwie, ja, was soll ich sagen? Aber alle schreien doch nach dem zweiten Teil, dass EA endlich mal einen zweiten Teil machen soll. Ich habe gehört, der soll auch rauskommen. Naja, die haben halt gesagt, sie werden ihn vielleicht irgendwann mal machen. Das Studio, was ihn machen soll, ist aber noch mit zwei Spielen oder mit einem Spiel und einem geplanten weiteren Spiel beschäftigt, sodass das vielleicht wahrscheinlich noch eine Weile lang dauern kann, bis es rauskommt. Naja, wie gesagt, glaube ich, geht auch wieder komplett an mir vorbei. Ja, Medal of Honor habe ich auch irgendwie nie so wirklich gespielt, weil das kam ja als zur selben Zeit raus wie Battlefield 3 und Battlefield 3 hat einfach mal wesentlich mehr geglänzt. Ja, Crysis 2 habe ich durchgespielt. Hast du durchgespielt? Und lohnt sich das? Ja, das habe ich durchgespielt. Lohnt sich. Es war natürlich im Vergleich zu Crysis 1, wir hatten ja, glaube ich, schon mal so eine Riesendiskussion, Crysis, ich weiß nicht, ob das auf dem Podcast war, war es natürlich, ja, im Vergleich zu Crysis 1 eine Umgewöhnung, aber es ist eigentlich ein recht solides Spiel. Aber muss man sagen, natürlich musste man wieder ein bisschen Sachen abschrauben und so. War Crysis 2 nicht diese abgespeckte Variante? Also in Crysis 1 konnte man doch auch Bäume schon zerstören, Häuser kaputt schlagen, was halt, ja, ein bisschen so demolieren und alles und Bäume mit Pistolen kaputt schießen und so weiter. Und ich glaube, bei Crysis 2 war ja ein Konsolenspiel auch und da konnte, ja, sowieso, man. Wir machen hier alle Spiele schlecht. Ja, was soll ich? Es ist immer so. Es ist ein Frevel auf die Konsolenspiele einfach so. Eigentlich wollten wir das Bundle doch loben. Es ist ja prinzipiell gut. Du bekommst für das Geld einfach mal 2, 4, 6, 8 Spiele, die unter normalen Umständen teurer wären. Allerdings sei zu erwähnen, Battlefield, es ist auch gerade Battlefield 4 schon raus. Oder kommt es noch raus? Ich weiß gar nicht. Es kommt noch raus. Also dementsprechend ist Battlefield 3 natürlich nicht mehr ganz so interessant. Trotzdem ist es ein richtig interessantes Spiel. Auch Crysis 2 im Vergleich zum ersten Teil ist es natürlich schlechter. Aber trotzdem ein solides Spiel. Also außerdem aus einer deutschen Schmiede. Naja, ja, so richtig, ja, deutsch, ja, ist es auch nicht mehr. Okay, dann. Die Crytek wurde zwar mal in Deutschland gegründet, aber die haben jetzt überall ihre Studios. Und deswegen ist es auch nicht mehr wirklich ein deutsches Spiel. Aber ja, Mirror's Edge fand ich eigentlich von der Idee her cool, aber ich bin irgendwie zu bewegungsbehindert. Also irgendwie, da kriege ich das überhaupt nicht in die Steuerung, da so richtig steuern. Die Grafik ist auf jeden Fall auch cool gemacht, weil das so voll im Comic, also das ist für mich das Spiel, was die beste Comic-Optik hatte bis jetzt. Selbst Borderlands 2 hat nicht so eine gute Comic-Optik. Borderlands 2 hat natürlich auch irgendwie eine coole Optik, aber nicht so Comic. Naja, Mirror's Edge war sehr steril auf jeden Fall. Es sei auch dazu gesagt zu Mirror's Edge, dass es ja so eine Art Freerun-Parcours-Spiel ist und man dort, also es ist aus der Shooter-Perspektive zu sehen, aber eben es wird eigentlich sehr wenig geschossen. Man kann schießen, aber das ist auch ja nicht wirklich der Kern des Spiels, sozusagen. Ja, kommen wir zu Battlefield 3. Glaubst du, man sollte, wenn man noch kein Battlefield 3 hat, sich die 5 Euro, knapp, sagen wir ein bisschen mehr, also sagen wir rund 5 Euro in die Hand nehmen und sich das komplette Bundle kaufen? Ja, warum nicht? Ich sage nach wie vor Kaufempfehlung. Also für alle Spiele, die dort genannt sind, sind wirklich gute Spiele. Und selbst wenn man schon 1, 2 oder 3 dieser Spiele besitzt, kriegt man noch zum guten Preis. Ich meine, du bekommst selbst jetzt im Laden kein Battlefield 3 für 5 Euro. Ja, geh doch mal in den Laden und kauf es dir. Ist klar. Ich hatte Battlefield 3 auch eine Weile lang gespielt. Und es hat mir auch ziemlich viel Spaß gemacht. Das Problem ist, dass halt kaum mal, nicht so viele meiner Freunde das gespielt haben. So sieht es nämlich aus. Battlefield 3 ist wieder so, wie hätte es Peter gesagt, wenn du mit einem Haufen Primaten spielst, die überhaupt keine Taktik haben oder vielleicht auch gar keinen Skill haben oder die du womöglich auch gar nicht kennst, ist es eben ziemlich schwierig und frustrierend. Battlefield 3 macht eben Spaß, wenn du im, ich weiß nicht unbedingt einen Clan spielst, aber wenn du es mit deinen Freunden spielst, wenn du dich absprechen kannst, wenn du, ja, ich. Generell bin ich der Meinung, dass viele Spiele eher im Mehrspieler Modi auch wirklich Spaß machen. Battlefield 3 hat auch einen Singleplayer-Modus, der allerdings auch ja, eher zu vernachlässigen ist. Ja, zu vernachlässigen ist. Ja, ne, ich finde, das Besondere an Battlefield 3 ist einfach, dass man so taktisch vorgehen kann und dass man halt viele, viele Waffen freischalten kann. Was ich halt immer, was mich immer reizt an irgendwelchen Spielen, wenn man irgendwas freischalten kann, wenn man irgendwas machen muss, irgendwie repetitiv oder irgendwie, um wieder coole neue Sachen freizuschalten. Glaube ich, das, was mich immer am meisten an irgendwelchen Spielen reizt. Und das ist in Battlefield bei sehr viel vorhanden. Also. Ja, das ist richtig. Ich bin ja auch so ein alter Achievement-Junkie. Und ja, genau. Also wie gesagt, was soll ich sagen? Kaufen. Also ich glaube, das Bundle reicht für mich schon. Das Battlefield 3 finde ich schon ausreichend, um das zu kaufen. Sims ist jetzt nie so richtig mein Fall gewesen. Also irgendwie, ich weiß nicht, so Familienmanagement irgendwie spielen hat mich irgendwie noch nie so richtig gereizt. Ich fand Sims immer sehr cool. Auch Sims 2 fand ich etwas besser, Sims 1 auch. Teil 3, ja, es geht so. Jetzt habe ich es eben, ich hatte es zuvor noch nicht. Ich hatte es mal gespielt? Nee, ich glaube, ich habe irgendwie mal gespielt. Ich weiß aber nicht wann. Da kam ich nicht so richtig rein. Ich bin jetzt also Sims, doch, das ist so, ich kann mir eher noch vorstellen als was anderes im Moment. Wobei, wie gesagt, unsere, ob wir wirklich jetzt zum Spielen kommen und Piep und Pa und Po, das ist natürlich eine völlig andere Geschichte. Ja, Autorennspiele sind jetzt nicht so mein Ding, eher doch da mal ein Shooter. Davon sind ja recht viele eigentlich davon. Wenn man mal sieht, 6 Spiele Shooter ähnlicher Natur. Ja. Also, bleibt anders zu sagen, ne? Also bei mir sind es 5 Shooter. Wieso? Dead Space Shooter, Crysis 2 Shooter, Dead Space Shooter, Medal of Honor Shooter, Battlefield 3 Shooter. Mirror's Edge ist auch in der Shooter-Perspektive, auch wenn du nicht schießt. Es ist nun mal Shooter. Ego-Perspektive. Und von daher, und du musst auch schießen, wenn auch wenig. Auf jeden Fall sind wir Humble Bundle Freaks. Ja, also auch wenn ich jetzt wenig spiele, greife ich immer gerne weil zu, weil das Leben ist noch lang und wer weiß, in einer ruhigen Minute kommt man ja vielleicht doch mal zum Spielen. Ich muss jetzt auch sagen, dass es auch daran liegt jetzt, dass auch das schöne Wetter ist. Es war jetzt Sommer und so und dann ist man dann doch mehr draußen und vielleicht im Winter, wenn die Nächte wieder einsam und kalt sind. Nein, Quatsch. Nein, aber im Winter vielleicht, wenn man dann doch nicht mehr so oft rausgeht, dann findet man vielleicht mal die Zeit, sich wieder auch ein oder zwei dieser Spiele zu widmen. Wenn nicht gerade GTA 5 rauskommt, ja, also dann können die Spiele sich sowieso erstmal in die Ecke stellen. Aber GTA 5 wird ja jetzt erst für die Konsolen kommen und da hast du ja leider Pech. Ja, deshalb werde ich mir jetzt nicht extra eine Konsole kaufen. Vielleicht willst du ja dir dann doch noch meine Xbox ausleihen. Ja, muss ich mal schauen, wie gesagt. Ich hoffe, es wird sowieso auf PC rauskommen. Von daher, Xbox Only, glaube ich, wird das nicht werden. Na, hoffen wir mal, dann können wir nämlich zusammen Multiplayer spielen. Das wäre natürlich das Geilste. Ja, dazu soll es ja auch aber Multiplayer noch mal geben. Zurück zum Bundle. Also wer jetzt trotzdem nicht die 5 Euro ausgeben will, sollte sich trotzdem das Bundle für 1 Euro, 1 Dollar, 75 Cent sind das, glaube ich, und nicht 1 Euro, 75 Cent, kaufen, um dann wahrscheinlich in 2 Wochen werden dann nämlich bestimmt wieder neue Spiele freigestellt. Was nämlich beim Humble Bundle meistens ist, dass nach etwa 2 Wochen nochmal extra Spiele freigeschaltet werden. Nicht vergessen werden soll. Und wenn man dann bereits gekauft hat, kriegt man diese auch, wenn man nur 1 Dollar bezahlt hat, trotzdem dazu. Ja. Naja, so weit, so gut. Ja. Irgendwas sagen? Ihr merkt, Leute, in Bezug auf dieses Thema, wir wollten euch informieren, wenn auch schlecht als recht, aber mir fehlt auch zu diesem Thema einfach die Ambition. Wie gesagt, es abschließend gesagt, für mich jetzt, es sind gute Spiele, selbst 5 Euro lohnen sich, also es wird jeder Brief und Siegel dafür geben können. Es sind schöne Spiele, es sind gute Spiele und im Vergleich zu dem, was zuvor in den Humble Bundles angeboten wurde, ist das natürlich ein richtiger Schmankerl, weil die Indie-Games zuvor waren natürlich auf eine gewisse Art und Weise ihre eigene Hochwertigkeit gehabt oder Qualität, sagen wir es mal so. Aber das sind hier schon richtig, ist schon ein richtiger Kracher. Zumal ich sagen muss, dass auch in den Bundles zuvor jetzt auch schon, was gab's denn da, glaube ich? Es gab jetzt schon hier Alan Wake gab es, das ist ja auch ein nicht schlechtes Spiel, Serious Sam, Telltale Games. Da habe ich auch zum Beispiel die Walking Dead-Reihe relativ preiswert geschossen. Und ja, also, wie gesagt, zugreifen, kaufen. Und haltet einfach mal die Augen offen, falls ihr Lust habt, preiswert Spiele zu schießen und ihr einfach nur vernerdet vorm Rechner sitzt bei 30 Grad im Schatten. Mehr habe ich jetzt auch nicht mehr dazu sagen, du hast ja schon alles gesagt. Dann viel Spaß beim Spielen und immer schön fit bleiben. Immer mehr Sport machen als spielen, würde ich sagen. Tschüss. Das letzte Wort gehört mir. Tschüss.